Flora München 92.4. ABF. Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Hallo, grüß dich Sabine. Ah, hallo Jung. Hallo Felix, grüß dich. Huhu. Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, hier, wir, das ist die Redaktion Kultur und Berufsgrundeinkommen auf LoRa München. Und unsere Sendung heißt heute Grundeinkommen und Integration. Und vielleicht wollen wir kurz mit einem Zitat beginnen von der Systemdenkerin und Autorin Margaret Wheatley. Das darf ich dann vorlesen. Bitten, Sabine. Genau. Die beste Strategie, Terrornetzwerke auszuschalten, ist nicht, ihre Führer umzubringen, sondern sie Quellen ihrer Wut zu entschärfen und sie nicht weiter zu nähren. Danke. Ja, Grundeinkommen und Integration. Schon im letzten Jahr beschäftigten wir uns mit den Krisen und den Herausforderungen für die Gemeinschaft der Menschheit. Und 2015 hat mit neuen heftigen Herausforderungen angefangen. Ja, wir wollen diverse Blicke anstellen, um hinter die Kulissen zu schauen und einige Diskussionsansätze für lösungsorientierte Ansätze eben dann anzuregen. Heute im Studio, habe ich schon gesagt, Sabine Heisner. Und der Jürgen Kreiner. Und Technik Felix Jakowitz. Und unser Gesprächspartner, den wir über Einspielungen dazu nehmen, ist Jochen Balzer. Hallo Kollege. Jochen, liebe Grüße. Der Verlauf der Sendung gestaltet sich ungefähr so, dass wir zuerst mal einen Blick auf die aktuellen Brennpunkte der Welt so legen, dann einen Blick auf den völkischen Impuls, dann uns Gedanken machen über ganzheitliche Integration und Einfluss von wirtschaftlichen Verhältnissen und Denkweisen auf das Thema. Das wird der letzte Punkt dann sein und mit Hinweisen, Tipps und Terminen werden wir abschließen. So, jetzt kommt erstmal Musik. Und zwar ist es der Interpret Prolet R und der Titel Ina. Ja, schon 2014 sind einige Themen gewesen. Die Ukraine-Krise, dann der fortgehende oder andauernde Konflikt und Bürgerkrieg in Syrien, die ganzen Terrorakte und Entführungen in Afrika durch Boko Haram, eine islamistische Terrorgruppe. Dann die IS, der Islamische Staat, der sein, ja, gewaltvolles Unwesen treibt. So hat sich 2014 gestaltet und irgendwo war vielleicht die Hoffnung, naja, vielleicht haben wir das schlechte, unschöne Jahr hinter uns und vielleicht wird es letztendlich besser. Schöne Hoffnungen fürs neue Jahr wurden aber ziemlich am 7. Januar spätestens zerrissen in dem ganzen Anschlag in Paris von Islamisten auf die Redaktion von Charlie Hebdo. Und auch seit Ende letzten Jahres haben wir die Montagsdemonstrationen in Dresden, jetzt sind sie auf Sonntag verlegt worden, von der Pegida, die sich dann ja auch im Dezember dann geformt hat und hier gegen die Islamisierung des Abendlandes antreten. Also von Integration, von Zusammenkommen, von Menschheit ist da irgendwie wenig zu spüren. Und du, Sabine, hast ja auch nochmal eine aktuelle Wahrnehmung, die du aufgrund dem gestrigen Tag, Gedenktag des Holocaust, Befreiung von Auschwitz, 70 Jahre, dir mitgenommen habe. Bitte. Ja, also ich bin noch ganz berührt und gerührt auch von den Aussagen und Bildern, die gestern zum 70-jährigen Gedenken an die Befreiung von Auschwitz über die Screens flimmerten. Ich meine zu spüren, dass ich in einem Land lebe, das Integration noch nicht vollumfänglich verstanden hat. In den letzten Wochen und Tagen fliegen mir Nachrichten entgegen, die mörderische, ja kriegerische Taten und Auseinandersetzungen melden. Ja, melden, genau. Bilder brutalster Gewalttaten schwirren durch die Medien, die Menschen verstummen. Zum Teil. Gleichzeitig verschaffen sich eine große Menge Menschen Gehör, indem sie auf die Straße gehen für eine von ihnen aufgestellte Forderung. Zuallererst war ich schockiert von den Anschlägen. Danach war ich erstaunt über die Demonstrationen in Dresden. Es hat mir zwar gefallen, dass so viele Menschen auf die Straße gehen und etwas einfordern, was ihre Wünsche sind und ihre Bedürfnisse, bis ich dann endlich begriffen hatte, wie viel Macht und Zerstörungsbereitschaft dahinter stehen. Ja, vielleicht ist das Thema von 2015 das Thema Integration. In allen Medien, in allen Bereichen wird dieses Themenfeld sehr stark aufgenommen. Und ja, welcher Geist herrscht da in unserer Welt, in unserer Gesellschaft? Und der Frage kann man nachgehen. Und Jochen hat auch Gedanken angestellt und sich mal Pegida und den Islamismus so ein bisschen näher angeschaut und Gedanken gewagt, die er äußert. Und den Beitrag hören wir uns jetzt mal an. Ein wichtiger Aspekt bei unserem Thema ist für mich, dass eben zwischen den Pegida-Aufmärschen und ähnlichen Veranstaltungen und den Verhältnissen in islamistischen Bewegungen ganz signifikante Verwandtschaften zu bestehen scheinen. Und das ist in meinen Augen gar nichts Ungewöhnliches. Das kann man ja auch im eigenen Leben beobachten, dass man gerade daran Anstoß nimmt, dass einen gerade die Menschen stören, die Züge zeigen, wo man dann vielleicht irgendwann mal merkt, Mensch, das hat was mit mir zu tun, dass die mir so auf den Geist gehen. Das ist eigentlich ein Thema von mir selber. Oder wenn man es nicht selber merkt, merken es andere und merken vielleicht, dass die beiden da so aneinander geraten. Das hat zur Voraussetzung, dass sie sich in bestimmter Hinsicht auf denselben Ebenen bewegen. Sonst würden sie gar nicht so zusammenstoßen. Dem liegt natürlich zugrunde, dass ich auch es richtig finde, sich zu überlegen, was ist denn eigentlich bei diesen Menschen, die da dann so volksmäßig durch die Gegend ziehen, was ist denn da eigentlich los? Wenn man seine Hoffnung an Gemeinschaftsbildung, an Gemeinschaft knüpft, die jetzt ganz feste Vorgaben hat. Und da gibt es verschiedene Varianten. Das Volksmäßige ist das eine, der Islam ist ein anderes Angebot. Aber ich kenne auch sowohl aus dem Evangelischen, das würde man dann eher evangelikal nennen, wie aus dem Katholischen, neokatholisch könnte man sowas nennen, da gibt es auch solche Ansätze, solche Angebote, wo man dann im Grunde meint, also wenn man diese und diese Regeln einhält, natürlich dann, das kriegt so eine Eigendynamik, immer strenger und strenger einhält, dann gehört man dazu und schön wäre es, wenn irgendwann die ganze Menschheit so drauf wäre. Wir jedenfalls gehören dann in dieser oder jener Hinsicht dann zu den Geretteten oder sonst wie. Das sind ja alles Versuche, im Grunde die Getrenntheit der Menschen untereinander, die Schwierigkeiten, die Probleme wegzuschneiden. Eine Illusion einer reibungslosen Gemeinschaft. Und da sehe ich nun also wirklich zwischen der Vorstellung, alle sind wunderschön deutsch, und der Vorstellung, alle sind wunderschön islamisch oder evangelisch oder katholisch oder was sonst, buddhistisch, hinduistisch, da gibt es viel, da sehe ich sozusagen strukturelle Verwandtschaften. Und diese strukturellen Verwandtschaften gehen auch noch weiter. Ich denke mir, dass also sowohl die islamistische Seite als auch die völkische Seite nimmt an, dass sie den richtigen Weg haben. Freilich die völkische Seite nur für die Deutschen, aber grundsätzlich ja. Das andere ist die Methoden, wie man dann versucht, Anhängerinnen und Anhänger zu finden. Nicht zuletzt, indem man sich als Wohltäter bemerkbar macht, indem man soziale Hilfswerke betreibt, indem man sich engagiert, indem man Vorbild ist in der Umgebung, indem man sich beliebt macht. Da kann man wirklich sagen, da könnten die beiden Seiten Praktikanten austauschen. Da haben sie ganz verwandte Ansätze. Und das andere Thema ist auch das Thema der Gewalttätigkeit, dass sowohl der Islamismus wie auch die völkische Seite eine Neigung haben, Gewalt geradezu zu verherrlichen, bis hin dazu in Blutrausch zu geraten, wenn es dann mal wirklich ernst wird, und auch dazu keine klare Trennung hinzukriegen. Und das finde ich erstmal wichtig zu verstehen. Es geht hier um vorindividuelle Gemeinschaftsversuche, die in unserer Zeit scheitern müssen, die einfach uns Menschen heute nicht angemessen sind, ja, die auch aus inneren Gründen scheitern müssen, die nicht hinhauen können. Die stoßen da aneinander. Wichtig vielleicht, um uns einfach unsere Lage zu verstehen und auch zu verstehen, dass die Antwort gar nicht so leicht ist, weil in der Aufgabe, die wir heutzutage haben, bewusst aus uns heraus Gemeinschaft zu bilden, da ist niemand Weltmeister. Da sind wir alle am Lernen. Das ist das Schwierige. Wir können sagen, München ist bunt. Ich finde diesen Slogan wunderschön. Er ist auch richtig. Aber es ist kein Wunder, dass wir der Wucht falscher Ansätze erstmal nicht, dass wir uns gar nicht so leicht tun, dem etwas entgegenzusetzen. Wir können dem entgegensetzen, unsere gemeinsame Entschlossenheit als Menschen wachsen zu wollen. Ja, Sabine, vielleicht darf ich dich fragen, was dir so in den Sinn gekommen ist bei den Ausführungen von Jochen? Ja, zwischendurch habe ich dann schon viel schmunzeln müssen. Ich finde die Praktikantengeschichte wunderbar. Wir werden heute nämlich nicht bezahlt und im BGE geht es ihnen dann viel besser. Naja, nach der neuen Mindestlohnregel haben sie, wenn es nicht studienbegleitend ist, ein Recht auf einen Mindestlohn. Ja, zumindest das. Immerhin. Getrenntheit, Vorbild ist bei mir hängen geblieben. Jetzt von Jochen, da fällt mir natürlich die Ersatzfamilie ein. Die Ersatzfamilie, ja, wo kommt die eigentlich her? Warum gibt es die eigentlich überhaupt? Alles Mögliche. Weil die ursprüngliche Familie, die biologische Familie, vielleicht nicht mehr ihren Zweck und ihre Anforderungen so erfüllt, wie es die Menschen benötigen. Ja, vor allen Dingen diese Flüchtlingskinder hier, die haben auch keine Familie. Also muss es eine, was heißt muss, aber es wird etwas geben an Erwachsenen, die sich dann um sie herum bilden. Und das ist ja eine ganz, ganz hohe Bereitschaft von allen Seiten, sich zu integrieren. Ja, die fühlen sich vielleicht auch gar nicht so genau aufgenommen oder wahrgenommen und angenommen und verstanden in ihren biologischen Familien, sodass sie sich auch Ersatzfamilien suchen. Kommen die wirklich deswegen zu uns? Also, ja, nein, nicht gut. Ich meinte jetzt nicht die, die Einwanderungen, die Flüchtlinge, sondern ich meinte jetzt grundsätzlich mal Menschen, die natürlich dann einer islamistischen Strömung sich zum Beispiel anschließen oder einer Bewegung Pegida, die dann sich auf das, den Volksgedanken dann sehr stark konzentrieren. Was halt schwierig ist, ist, dass hier also eine Art von Wahrnehmung und Denken im Hintergrund steht, bei der es eben eine Wahrheit, einen Willen und ein Recht gibt. Das ist natürlich eine sehr ausschließende Denkweise. Das heißt, alles, was anders ist, ist nicht stimmig, nicht passend. Und die, da Dahinter steckt die Suche nach einer Einfachheit in der Welt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass alles einfach ist, einzig und nur eine einzige Lösung gibt und keine zweite. Wir sind hier einzig, die wir hier stehen, fällt mir jetzt dazu ein. Aber wir sind schon zu zweit und wir sind auch unterschiedlich. Nicht nur Mann und Frau oder Frau und Mann. Ist immer ein, nee, aber lass mal. Es geht ja um Integration hier. Das hatten wir uns vorgenommen. Ich muss mich doch erst mal anschauen, aus welcher Kultur ich komme, wo meine Integration ansetzt. Was habe ich denn da gelernt? Wo habe ich denn etwas gelernt? Wie habe ich denn etwas gelernt? Habe ich überhaupt was wahrgenommen? Die ganzen Gedanken sind mir in der Vorbereitung zum Beispiel auch gekommen. Wo ist denn mein Wille zur Integration? Und da komme ich auch später nochmal drauf. Ich möchte das jetzt gar nicht ausführen. Da gehen wir nachher nochmal tiefer rein. Ich denke, lass uns erstmal einfach verschnaufen mit einem Musikstück. Soll ich den ankündigen? Machst du? From production. Just a broke college graduate with so much potential. Living below average is fucking with my mental. Cause I went by the book and did things the right way. Should've been a crook and robbed a pharmacy at Rite Aid. Cause my way ain't cutting it. About to say fuck this shit, this life thing ain't working. And I've had enough of it. Clutching to a dream where the good go unnoticed. And every verse I'm writing got me feeling like I'm hopeless. Spoken with conviction, trying to make a living. Finding it hard as hell for a man in my position. Diese Musik wurde in, der Titel hieß Feel Like Giving Up und der Interpret war Kartell. Und jetzt gebe ich weiter an den Jürgen. Ich hatte schon so vorgesprochen gehabt über das Thema ein Wille, eine Wahrheit, ein Recht. Und wenn wir auf die Pegida schauen, dann gibt es dort natürlich so eine Richtung, die heißt ein Volk. Wenn man das natürlich im Extremen denkt, heißt das letztendlich, dass es nur eine einzige Nation, also eine Nation gibt und zwar aus deren Verständnis heißt es Deutschsein, zumindest auf unserem Territorium. Gut, da gab es auch schon schreckliche Allmachtsfantasien, dass das auch für den Globus dann zu gelten hätte. Und wenn man das so eng sieht, ja, was ist eigentlich, wenn man irgendwo anders herkommt? Was kann, hat man dann eigentlich eine Daseinsberechtigung? Woher kommt das eigentlich? Woher kommt das, dass in Deutschland in der Form so ein völkischer Impuls vorhanden ist? Ja, dem ist mal auch Jochen nachgegangen und wir hören jetzt seinen Beitrag dazu. Also das eine Thema war für mich tatsächlich das Thema der Verwandtschaft dieser beiden Strömungen. Also das finde ich auch deswegen interessant. Wir sitzen hier in München, wir sitzen irgendwie so ein bisschen dazwischen. Da ist Dresden, da ist Paris. Ja. Und also von zwei Seiten so eine Zuspitzung, sagen wir mal. Das andere ist für mich eben, also wenn ich mir überlege, was liegt in dem Pegida-Thema eigentlich drin an Unbewältigtem, dann ist es eigentlich das Konzept des Nationalstaats. Ja. Und das Merkwürdige ist, dass ich, weil ich mich ein bisschen vorbereiten wollte und dann habe ich im Internet geguckt, Wikipedia über Ulrich Beck und stellte fest, dass diese Nationalstaatskritik, das ist etwas, was auch beim Ulrich Beck ganz zentral ist. Ja? Es ist halt die Nationalstaatsidee, das habe ich ja der Sabine erzählt, ist die Idee, also was macht einen Staat eigentlich aus? Da haben wir dann gelernt im Unterricht die Verbindung von Staatsvolk, Staatsgebiet, Staatsgewalt. Das war so eine klassische Definition von einem gewissen Herrn Jelinek. Und ich denke halt, dass diese Definition für Deutschland, sagen wir im 19. Jahrhundert, Beginn des 20. Jahrhunderts, plausibel erscheinen konnte, während ja interessanterweise weiter westlich in Frankreich von vornherein, also seit der Französischen Revolution, eigentlich ein ganz anderer Begriff der Nation vorliegt, obwohl es dasselbe Wort ist. Also während wir in Deutschland das Nation stärker eben mit dem Volk verbinden, ist der französische Begriff der Nation eben an die Republik gebunden. Sodass zu Recht und in einem sehr schönen Beitrag unmittelbar nach dem Attentat jemand sagen konnte, es kommt jetzt darauf an, dass wir alle individuell die republikanischen Werte leben. Und als er das gesagt hat, hatte er damit etwas gesagt, was von vornherein entschlossen war, sich auf irgendwelche Feindbilder nicht einzulassen. Und ich denke, das war auch das Starke dieser Großdemonstration in Paris und an anderen Orten. Dass da im Grunde Menschen im Grunde ihre Verbundenheit, die sangen auch die Marseillaise, und ihre Verbundenheit mit den republikanischen Idealen zum Ausdruck brachte. Das ist für mich eine ähnliche Qualität wie die Stoltenberg-Rede nach den Breivik-Attentaten. Also die Manifestation, wir machen mit unserem Weg der Gemeinschaft weiter. Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. Ne? Und die republikanischen Werte sind eben Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, Solidarität. Aber das ist eben die französische Tradition, wo der Staatsbürger nicht völkisch verstanden wird. Ja? Allerdings muss man auch sagen, um es nicht schön zu färben, also die französische Sprache ist natürlich Norm. Ne? Die muss man gut beherrschen können. Insofern gibt es schon einen Haken da drin. Aber es ist eben nicht diese selbstverständliche, volkhafte Konnotation, die es bei uns lange hatte. Und ich denke mir ein Stück weit, dass die Aufgabe ansteht, als eine bewusste Aufgabe, jetzt zu lernen, dass wir dieses Nationalstaatsprinzip loslassen müssen, dass es nicht in die Zukunft trägt. Dass das, was Staat ist, viel nüchterner verstanden werden muss. Im Unterricht Verwaltungsrecht lernt man ja auch, der Staat Gebietskörperschaften. Ja, das ist schon besser. Ja, das ist dann weniger ethnisch aufgeladen, sondern es heißt einfach eine Gebietskörperschaft. Dazu gehören natürlich alle, die dabei sind, egal wo sie herkommen. Und die entscheiden zusammen, welche Regeln für alle gelten sollen. Und dann muss man eben viel sorgfältiger zu differenzieren lernen zwischen dem, was das Recht ist, was für alle gilt, und dem anderen, was die Kultur angeht, wo jeder frei sein darf und soll. Was für mich bedeutet, dass das Wort Integration auch kritisch betrachtet werden muss. Ja? Dass es keine Leitkultur gibt. Integration ist ja aus der eigenen Kraft leben. Das hat ja nichts mit Duckmäuserei zu tun. Das ist auch nicht völkisch in dem Sinne von wir sind das Volk, wie das in Dresden hier gerade skandiert wird die ganze Zeit. Das ist ja ein Transformationsprozess auch, diese, ja, Jürgen wollte was sagen. Ja, eigentlich müsste der Satz nicht wir sind das Volk in Dresden heißen, sondern wir sind auch Teil des Volkes. So ist es. Genau. Deswegen muss ich mich ja auch nicht gleichstellen mit denen, was die dort aussagen. Ob das, das ist auch so eine gewisse Art von Trotz, habe ich so manchmal das Gefühl, was da in Dresden stattfindet. Da mag ich gar nicht hinschauen, denken sich die Leute, was ist eigentlich hier wirklich los? Das ist einfach nur getan. Andererseits, ich bin komplett zur Opposition zu den Gedanken von Pegida. Und trotzdem denke ich mal, ja, es ist gut, dass jetzt in vielen anderen Städten Gegendemonstrationen gibt, wie auch in München. Und trotzdem, dieses Demonstrieren gegen Pegida kann nur ein Schritt sein, dass man ausdrückt, dass man diesem eben nicht zustimmt, dass man eben auch sich anders wahrnimmt und dass das Volk insgesamt wahrnimmt, welche Pluralität vorhanden ist. Was mir aber wichtig erscheint, ist, dass wir trotzdem auch das wahrnehmen, denn da ist eine Quelle dahinter. Und das ist ja auch so ein wenig das, was Margaret Wheatley dann gesagt hat in ihrem Zitat am Anfang, dass man eben die Quellen der ganzen Sache betrachten sollte. Und eben dieses Völkische ist für mich auch etwas rückwärtsorientierte, dahingehend, dass eben von der Entwicklung her, evolutionsmäßig gesehen, waren am Anfang Familien, dann Stämme, dann gab es natürlich größere Kollektive, die von Anführern geführt worden sind. Also dann haben sich eigentlich die Imperien gebildet. Und die Imperien haben ein bisschen lange überdauert, letztendlich das Österreichische Kaiserreich, das Englische Empire und das Osmanische Reich, in denen letztendlich ein dominantes Volk viele andere Völker unter sich vereint hat und auch natürlich hier Unterscheidungen vorgenommen hat zwischen dem herrschenden Volk und dem nicht herrschenden Volk. Und das ist natürlich dann zerbrochen Ende des Ersten Weltkriegs und in dem Zusammenhang ist der Nationalismus natürlich sehr stark geworden, wo die Völker, die vormals unterdrückten Völker, wirklich ein Selbstbewusstsein entwickeln mussten. Aber da sind wir eigentlich weit hinaus. Inzwischen haben sich Republiken gebildet und da sind wir natürlich in unterschiedlichen Dingen. Und dann, wenn man das mal schaut, dann kann man irgendwo einsortieren, wo natürlich das entwicklungsmäßig, wo Pegida hier ein Stück weit hängen geblieben ist. Und das mal anzuschauen, warum die vielleicht hängen geblieben sind, das wollen wir im nächsten Teil machen. Aber davor hören wir Musik und zwar von der französischen Sängerin Möhm und der Titel heißt Smile. Jetzt warst du zu lange. Verlassen der Hierarchien. Also für mich bedeutet das, dass mein Mensch neben mir auch ein Mensch ist, genauso wie ich, mit allem, was er darstellt, egal wie er ausschaut, egal wo er herkommt, egal wie alt er ist. Also du meinst, dass Hierarchie im Sinne von, dass ich den anderen auf die gleiche Ebene stelle oder dass ich mich auf dass man sich auf derselben Ebene trifft, statt dass man eine Unterscheidung macht von oben und unten. Und dass wir uns auch austauschen können. Ja, weil man dann auf Augenhöhe sich begegnen kann. Genau. Genau, und jetzt schauen wir mal an, was der Begriff Integration eigentlich so bedeutet und was er bedeuten könnte. Häufig wird ja Integration einfach verstanden, ja, du kommst hierher und sollst so sein, wie wir es sind. Du sollst also unsere Kultur, unsere Gebräuche, unsere Regeln und so weiter alles annehmen. Ja. Und zwar ohne, dass du das weißt. Denn wenn du irgendwie aus dem tiefsten Afrika zu uns kommst, woher willst du eigentlich wirklich wissen, wer wir sind? Du hast ja nur irgendetwas vernommen in Afrika von, vielleicht auch nur von Europa. Du weißt vielleicht noch nicht mal, weiß ich jetzt nicht, aber ich sag's jetzt einfach mal, dass es ein Deutschland, eine Schweiz gibt, ein Österreich und ein Frankreich und so weiter. Und du kommst hierher und du bist wie im Gefängnis. Weil du kannst aus dir ja nicht raus. Es wird ja nicht akzeptiert, so wie du bist. Was ist die Größe der Bereicherung, die Möglichkeit der Bereicherung, wenn ich Integration in dieser Tiefe verstehe? Dachte der andere soll so sich verhalten, wie ich das tue. Genau, wenn ich den anderen wirklich anerkenne, integriere, dann ist es doch ein Riesenglück. Da muss ich doch eigentlich nur strahlen und das kann doch eigentlich nur gut werden. Wenn ich den Prozess gehe, dass ich quasi, dass zwei Menschen sich aufeinander zubewegen und voneinander lernen und sich bereichern und zusammen eine Integration vollziehen, was letztendlich heißt, dass nicht nur der zu uns kommt, sich integrieren sollte, also anpassen. Das ist ja schon eigentlich ein Fehlbegriff, den würde ich eigentlich gar nicht verwenden, aber das ist natürlich die Vorstellung, die häufig da ist. Sondern, dass wir einander uns öffnen, sodass wir einander uns bereichern können in unseren Wahrnehmungen und in unserem Denken und in unseren Erfahrungen. Ich kann doch gar keine Grenzen aufbauen. Das hat Alexander Gerst gesagt, als er wieder hier unten war auf der Erde nach seinem monatelangen Flug im Raumschiff, hat er doch gesagt, ich habe dort oben gar keine Grenzen gesehen. Und er war doch so erschüttert, dass es hier unten Kriege gibt. Und das ist auch so mein Inneres im Grunde genommen. Alle sind gleich. Also ich war schon als Kind mehr oder weniger entsetzt, ja, dass mir die Erwachsenen erzählt haben, der Ami oder der Franzose, da darfst du nicht hingehen, die gehören nicht zu uns. Das mochte ich nie. Also ich finde das entsetzlich heute noch. Ja, also es gibt natürlich Grenzen, die wir an manchen Stellen benötigen. Aber da sollte man schon genau darauf achten, für was dienen sie. Und vor allem brauchen wir Grenzen, um einander voneinander uns abzugrenzen, um den anderen von mir fernzuhalten. Da bin ich doch sehr im Zweifel, ob das sinnvoll ist. Denn das größte Geschenk ist eigentlich eine menschliche Begegnung. Indem, dass ich was vom anderen erfahre, wie er sich fühlt, wie er denkt, was er für Erfahrung hat und was so in der Welt passiert. Also das kann nur bereichernd sein. Und deswegen ist Integration nicht, dass ich den anderen annehme, sondern dass ich offen bin und ihm einen Raum gebe, sodass er sich verwirklichen kann. Und zwar im gegenseitigen Verständnis. Zum Beispiel, dass ich verstehe, was sein Glaube zum Beispiel ist, seine Religion. Und dass er auch Offenheit hat, meine sich anzuschauen und da eine Bewegung zu machen und zu sagen, jawohl, ich verstehe es. Ah, das gibt es interessante Punkte, die er in einer Religion hat. Bei mir ist es so und so. Alles, da können wir uns wirklich gegenseitig bereichern und dann aber trotzdem auch sagen können, jawohl, dein Glaube ist deiner und meiner ist meiner und wir können einander begegnen, egal was wir glauben, weil alle Menschen glauben etwas anderes. Man muss ja den Glauben nicht nur in Religion sehen. Was ist denn Glauben eigentlich? Glauben sind Dinge, die Vorstellungen davon, wie die Welt funktioniert und wie manche Zusammenhänge funktionieren. Das hat ja nichts immer mit Religion zu tun. Aber das ist alles gewissermaßen Glauben. Wenn ich erwarte, dass ein Mensch in der und der Weise sich verhält, sind da auch Glaubenssätze dahinter. Also was wir auch verstehen müssen, ist ja auch zum Beispiel, woher kommen diese kriegerischen oder ja, genau, Auseinandersetzung. Wer produziert denn die Waffen? Wer integriert, was ist denn da vorhanden? Da ist ja gar keine Integration vorhanden. Das ist immer nur ein Abwehren. Das heißt für mich, ich brauche ganz viel Kraft, um Integration zu leben, weil auch im Außen mir etwas entgegenkommt, was mir nicht gefällt, was ich immer wieder ja für mich so gerade stellen muss auch. Ja, und was eine Voraussetzung ist, um natürlich integrieren zu können, um sich öffnen zu können, ist ein gesundes Selbstbewusstsein. Und da mache ich jetzt die Beobachtung, dass das natürlich nicht immer vorhanden ist, dass natürlich auch historische Erfahrungen Menschen daran gehindert haben, ihr Selbstbewusstsein zu entwickeln. Dabei darf man auch nicht übersehen im Verständnis, dass natürlich in der DDR ein Selbstbewusstsein nicht gefördert war, dass hier ein autoritäres System das Denken vorgegeben hat, in denen die Menschen gebrochen worden sind. Und ich beobachte das auch in meiner eigenen Familie, was die Zeiten des Dritten Reiches dort hinterlassen haben bei den älteren Menschen und wie die auch mit der Pluralität von Meinungen nicht umgehen können, weil sie selbst die Möglichkeit, sich selbst zu entdecken und sich selbst auszudrücken, ihnen in der Kindheit oder in ihrem Leben verwehrt gewesen ist. Und diesen Menschen tun sich schwer mit diesen Veränderungen. Da kommen mir gerade die Bilder aus Paris, als sich die verschiedenen Staatsoberhäupter dann getroffen hatten nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo. Und mir kommt auch der Zusammenhalt der Norweger in den Sinn nach den Anschlägen von André Breivik, hieß der, glaube ich, gell? Ja, genau. Breivik. Und dieser Zusammenhalt, der hat mich sehr glücklich gemacht und hat innerlich genau dieses Selbstbewusstsein von mir gestärkt. Und der kam ja nicht irgendwo aus einer Vorgabe, sondern der kam aus dem inneren Verständnis und Gefühl und Herzen der Menschen. Ja, wir sind eine Nation, wir sind kein Volk, sondern wir sind eine Nation und wir stehen hinter unseren Werten, Freiheit, Brüderlichkeit. Es öffnet sich sogar das Fenster dahingehend, wo wir Menschen sagen, wir sind eine Menschheit. Das ist doch eigentlich gut. Das geht eigentlich schon für mich von der Qualität her schon, öffnet sich zu dem größeren Schritt dann. Das ist schon ein sehr großer Schritt. Und wenn wir mit dem Kleinen heute und täglich beginnen, selbst Felix nickt, dann ist schon ein Riesenschritt getan, dass wir uns nicht auseinander dividieren, sondern dass wir zusammen in Integration leben. Aber ich denke, Felix wartet auf die nächste Musik. Ja, und Das ist The Open Mind Orchestra mit dem Titel Nomad. This road. Ja, wir haben jetzt gerade schon die Integration angeschaut gehabt und auch so die historischen Gründe für Integration uns angeschaut. Was wichtig ist eigentlich, ist, dass wir die Integrationsaufgabe nicht nur sehen, dass wir Flüchtlinge integrieren wollen oder sollen oder dürfen und müssen von der weltpolitischen Geschichte her oder Situation her, sondern dass wir auch eine innerrepublikanische Integrationsaufgabe haben. Damit meine ich, dass wir als soziale Gemeinschaft der Bundesrepublik Deutschland auch alle hier vorhandenen Menschen wahrnehmen sollten und integrieren sollten. Das heißt auch natürlich die Menschen, die für Pegida demonstrieren. Das ist sicherlich kein leichter Weg, aber die Frage, warum sie eigentlich auf die Straße gehen, was ist deren Sorge, was ist deren Angst, was ist deren Not, die sie spüren? Wenn wir dahin schauen, dann kriegen wir schon auch eine Hilfe dafür. Und nicht nur jetzt in Osten brauchen wir dazu schauen. Grundsätzlich mal, sobald sich eine Gesellschaft durch Einkommensverteilung beginnt zu spalten, dann gibt es Schwierigkeiten. Dann findet etwas sozusagen Desintegrierendes statt. Also das Gegenteil von Integration. Und wenn wir schauen, wir haben mehr als zehn Jahre jetzt, Hartz-IV-Gesetze. Das sind jetzt nicht Integrationsgesetze. Sie sollen motivieren, über die Karotte letztendlich, nach dem Motto, hier hast du einen Arbeitsjob und wenn du das, dann kannst du teilnehmen, wobei das natürlich auch viel natürlich hier an den wirklichen Verhältnissen in unserer Gesellschaft vorbeigeht. Denn eigentlich wirklich so viel Arbeit, gut bezahlte Arbeit, haben wir nicht. Und Menschen zu schlecht bezahlter Arbeit zu nötigen, ist natürlich eigentlich auch keine Integration im eigentlichen Sinne. Denn ob ich mit oder ohne Hartz IV kaum überleben kann, das ist ja nicht Integration. Also dorthin zu blicken, auch mal zu schauen, was ist eigentlich wichtig in der Integration? Sind bei uns alle Menschen in Deutschland auch wirklich angenommen, aufgenommen, teilhabend? Das ändert schon manches. Naja, das ist ja jetzt nur Deutschland, was du dargestellt hast. Also ja, ich klar, habe jetzt aber wobei mir wichtig ist. Klar. Genau. Das ist in Ordnung, aber ich habe gerade mitbekommen, dass der Herr Draghi bei der EZB einfach mehr Geld drucken lässt. Das bedeutet halt auch, dass die sogenannten Reichen, also Menschen mit unendlich viel Vermögen, immer noch mehr Vermögen bekommen. Das heißt, Integration des Volkes oder der Menschen als solches ist für mich da eigentlich nicht gewünscht. Es ist kein Beitrag zu einer Integration, denn wir sind in einem Monopoly-Spiel. Und auch wenn dieses Geld vielleicht zu den Menschen hinkommt, es geht auch wieder weg von ihnen und es sammelt sich wieder dort, wo schon viel Geld ist. Also von der Seite her, entweder die Gelddruckmaschine bedient nur schon wieder die Inhaber von Vermögen oder es kommt ihnen zugute auf Dauer. Jetzt gehen wir so ein bisschen gerade weg vom Integrationsgedanken. Mhm. Dieses Auseinandersetzen, also dass Menschen momentan sich von allen möglichen Seiten her gegenüberstehen, ist auch eine Zeitqualität. Es musste jetzt sein, dass das, was wir in den letzten 15 Jahren hier erlebt haben oder vielleicht sogar in den letzten 25 Jahren hier erlebt haben, ist ein nicht besonders geglückter Weg gewesen. Wir haben uns nicht gegenseitig integriert, wir haben aneinander vorbeigeschaut und aneinander vorbeigesprochen. Und unser Denken, was wir in unseren Wirtschaftsprozessen drin haben, ist natürlich ausstrahlend auf die ganze Gesellschaft, auf alle Teile, was das menschliche Leben betrifft. Und deswegen ist ja auch uns immer wieder so wichtig, auch diesen Andersdenken-Gedanken einzubringen. Und deswegen Grundeinkommen-Denken, der letzt eben auch ein ganz anderes Prinzip hat von Gemeinschaft und Integration. Was wäre mit dem Grundeinkommen? Ein Grundeinkommen ist erstmal ein jeden Menschen integrierendes Element. Genau, weil du musst dich unbedingt, du musst dein Selbstvertrauen stärken und du wirst es automatisch tun. Du wirst auch ein Selbstverständnis für dich bekommen, das einfach in dir angelegt ist, das einfach nur nicht mehr vorhanden sein musste aus verschiedenen Gründen. Also die Potenziale werden sicherlich geweckt. Natürlich mag es auch Menschen geben, die von ihrer Erfahrung, die sie im Leben gesammelt haben, dann den Transfer trotzdem nicht schaffen. Und dort ist es auch sicherlich dann hilfreich und sinnvoll, diesen Menschen eine gesonderte oder eine spezifische Hilfe auch zu geben, um sich in dieses andere Feld hineinzufinden. Ich frage ja manchmal, was würdest du tun, wenn du ein Grundeinkommen von 1500 Euro bekommen würdest? Dann bekomme ich meistens ein Lächeln entgegen, weil das ist eine wunderschöne Frage. Und wenn du das jetzt so sagst, das ist ein neuer Job. Integration von Menschen, die auf den Weg gebracht werden dürfen. Und dann können wir auch viel Potenzial, was wir heute durch die Fähigkeiten und Kenntnisse aus Coaching, Aufstellung, Arbeit, allem diesen Dingen, könnten wir alle anwenden, auch eben unter anderen, eben nicht unter wirtschaftlichen Prämissen, um diesen Menschen, die hier einen Transformationsunterstützung benötigen, auch diese wirklich zugutekommen lassen. Und ganz bestimmt nicht nur in Deutschland. Nein. Also es wäre natürlich ein Impuls, der rausgehen würde. Ja, genau. Es gibt ja den Impuls inzwischen auf europäischer Ebene, der dringt nur nicht so ganz in die Bevölkerung, weil es auch ein kleiner Kreis ist, der sich eben darum bemüht, das Grundeinkommen europaweit bekannt zu machen als nächstes und dann irgendwann mal zu etablieren. Und wie Otto Schama es sagen würde, es geht darum, heutzutage die drei Hauptteilungen in unserer Welt aufzulösen. Die soziale Teilung, die ökologische Teilung und die spirituelle Teilung. Wenn jemand Otto Schama nicht kennt, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Theorie U. Sehr zu empfehlen, etwas dick, gut zu lesen. Genau, und also hervorragend, interessant. Werden wir vielleicht auch mal eine Sendung damit drüber machen. Genau, jetzt hören wir Musik, wenn ich das so richtig verstehe. Und zwar The Mind Orchestra, nee, das hatten wir schon, Entschuldigung. Das hatten wir gerade. Santiago Louvet und der Titel heißt Electro Oblivion. Eine kleine Zusammenfassung für mich, was ich hier jetzt aus diesem Gespräch von uns mitgenommen habe, ist zum Beispiel mehr Bewusstheit, mehr Vertrauen. Wie gehe ich mit Ausgrenzung um? dann ist mir gestern im Zuge von dem 70-jährigen Auschwitz-Gedenken Yehuda Bakun über den Weg gelaufen, der in einem Interview unter anderem Folgendes gesagt hat, und ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis. Er sagt, wenn du dann so lange nachgedacht hast, dann merkst du, wir sind alle Mensch. Und ich würde Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, nochmal das Zitat von Margaret Wheatley, diesmal noch ein bisschen länger, anzuhören und das mal mit dem Geiste des Grundeinkommens in Verbindung zu bringen. Die beste Strategie, Terrornetzwerke auszuschalten, ist nicht, ihre Führer umzubringen, sondern die Quellen ihrer Wut zu entschärfen und sie nicht weiter zu nähren. Wenn wir neugierig und aufmerksam die Dynamik des Lebens tiefer verstehen, werden wir überraschende neue Fähigkeiten und Erkenntnisse entdecken und so besser darauf reagieren. Ja, soweit zu unserer Sendung Grundeinkommen Integration. Jetzt kommen wir zu den Hinweisen, Tipps und Terminen. Das 55. BGE-Café wird am Samstag, den 7. Februar stattfinden in der Zeit von 13 bis 15 Uhr im Rubin Phoenix in der Müllerstraße 46. Und die Arbeitsgruppe Paradigmenwandel trifft sich im kommenden Monat am Mittwoch, den 4. Februar um 19.30 Uhr bis 22 Uhr und der Ort ist die Nikolaistraße 17 in München, Schwabing. Des Weiteren von der Arbeitsgruppe Organisation findet das Treffen am Mittwoch, den 18. Februar, auch von 19.30 Uhr bis 22 Uhr statt, ebenfalls in der Nikolaistraße 17 in München-Schwabing. Dann. Die Gruppe BGE4U trifft sich natürlich auch wieder im Februar, und zwar am 19. von 19.30 Uhr bis 22 Uhr im Eine-Welt-Haus Schwanthaler Straße im Rückgebäude 2. Stock. Ja, und weitere Hinweise und Informationen würden wir Ihnen gerne auf unsere Homepage verweisen, aber leider ist wegen technischen Problemen unsere Homepage immer noch down und deswegen, naja, mal sehen. Aber was sagt Sabine? Die nächste Musik an. Du sagst die nächste Musik an. Okay. Gut, bitte. Interpret ist. Aber vielleicht, wenn wir im Moment keine Homepage haben, dann darf ich hier schon mal noch auf unsere E-Mail-Adresse hinweisen. Und zwar radio@bgemuenchen.de und wir freuen uns über Ihre Anregungen, Kommentare und was Ihnen sonst noch einfällt. Ich wiederhole es nochmal, radio@bgemuenchen.de, München mit UE. Da schließe ich jetzt einfach mal an, dass Sie natürlich selbstverständlich gerne und immer an Radio Lora spenden können. Die nächste Musik ist Kafte Cilia und Woman in Blue ist der Titel. Ja, die Sabine hat gelacht und ich vermute, sie hat gelacht, weil der Titel Woman in Blue heißt. Aber ich verstehe es ein bisschen anders. Das ist nämlich der große Ozean. Mutter Natur. Nicht Woman in Red, Woman in Blue. Ja, es gibt ja auch noch eine andere Auslegung für dieses Woman in Blue. Okay, das kannst du mir nachher dann sagen, nach der Sendung. Dann können wir ja auch zusammen sagen, Sie hörten eine Sendung von der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf Radio Lora München. Radio braucht man nicht sagen. Die Redaktion hatten Jürgen Greiner, Sabine Heißner und Jochen Balzer. So, ich habe jetzt noch ein bisschen was zu sagen. In der Technik hat uns Felix begleitet. Naja, das ist ja ganz klar, weil der wird uns weiterhin begleiten und zwar lange. Aber ich musste mich hier verabschieden und zwar, ich verabschiede mich aus diesem Studio in der Gravelotstraße 6 in Haidhausen, wo ich persönlich 3 Jahre jetzt in diesem kleinen Raum den Gedanken des Grundeinkommens an Sie weitergegeben habe. Doch, wir müssen das jetzt hier verlassen. Und ich habe so ein ganz klein wenig Wehmut in mir, weil wir in die Schwanthaler Straße 81 jetzt umziehen werden und die nächste Sendung findet eben von dort aus statt und weiterhin mit dem Felix. Oder in Vorproduktion. Die Wiederholung der Sendung auf LoRa hören Sie am kommenden Mittwoch, den 4.2. von 9 Uhr bis 10 Uhr auf DAB+. Und unser nächster Sendetermin ist der 25. Februar. Hier auf LoRa München hören Sie jetzt eine Sendung des Münchner Bündnis gegen Rassismus und Krieg mit dem Thema Sicherheitskonferenz. Danke, tschüss. Und tschüss.